David zog von dort herauf und hielt sich auf den Berghöhen von Engedi auf. Als nun Saul von seinem Zuge gegen die Philister zurückgekehrt war, meldete man ihm, David befindet sich jetzt in der Wüste Engedi. Da nahm Saul 3000 aus ganz Israel auserlesene Leute und machte sich auf den Weg, David und seine Leute auf der Vorderseite der Steinbockfelsen zu suchen. Er gelangte zu den Schafhürden am Wege. Dort befand sich eine Höhle. Saul trat ein, um seine Notdurft zu verrichten, während David sich mit seinen Leuten im Innern der Höhle niedergelassen hatte. Davids Leute aber redeten ihm zu, das ist nun der Tag, von dem Jahwe dir gesagt hat, ich liefere dir noch einmal deinen Feind in die Hände, dass du mit ihm verfahren kannst, wie es dir gut dünkt. Da stand David auf und schnitt von dem Mantel, den Saul trug, heimlich einen Zipfel ab. Nachher aber schlug David das Gewissen darüber, dass er den Zipfel von Sauls Mantel abgeschnitten hatte, und er sagte zu seinen Leuten, Gott strafe mich, wenn ich gegen meinen Herrn, den Gesalbten Jahwes, so etwas verüben sollte, dass ich Hand an ihn legte, denn er ist der Gesalbte Jahwes. Und David richtete seine Leute mit Scheltworten übel zu und erlaubte ihnen nicht, Saul ein Leid zu tun. Als sich aber Saul aus der Höhle erhoben hatte und seines Weges weiterging, machte sich David auf hinter ihm her, verließ die Höhle und rief Saul nach, mein Herr König. Da sah sich Saul um, Davis aber warf sich mit dem Angesicht zur Erde nieder und huldigte ihm. Dann rief David Saul zu, warum hörst du auf das Gerede der Leute, die da sagen, David sind auf dein Verderben? Am heutigen Tage hast du ja mit eigenen Augen gesehen, wie dich Jahwe heute in der Höhle mir in die Hände gegeben hat. Man sprach mir zu, dich niederzustoßen, aber ich schonte deiner und dachte, ich will nicht Hand an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalbte Jahwes. Aber bitte, sieh, ja sieh den Zipfel deines Mantels in meiner Hand. Daran, dass ich den Zipfel deines Mantels abschnitt, ohne dich niederzustoßen, magst du genugsam erkennen, dass ich nicht Bosheit und Verrat im Schilde führe und mich an dir nicht vergangen habe. Du aber trachtest danach, mir das Leben zu nehmen. Jahwe soll zwischen uns beiden entscheiden, Jahwe mich an dir rächen, aber meine Hand soll sich nicht gegen dich wenden. Wie das alte Wort sagt, von Frevlern kommt Frevel, aber meine Hand soll sich nicht gegen dich wenden. Zu wessen Verfolgung ist König Israels ausgezogen? Wem jagst du nach? Einem toten Hund, einem einzelnen Floh. So sei denn Jahwe Richter und entscheide zwischen uns beiden und sehe darein, führe meine Sache und schaffe mir Recht vor dir. Als nun David mit dieser Anrede an Saul zu Ende war, rief Saul, ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David? Und Saul hob laut zu weinen an und sprach zu David, du bist in deinem Rechte gegen mich, du hast mir Gutes erwiesen, während ich dir Böses erwies, und zwar hast du heute noch vermehrt, was du Gutes an mir tatest, indem du mich nicht niedergestoßen hast, obwohl Jahwe mich dir in die Hände lieferte. Wenn jemand auf seinen Feind trifft, lässt er ihn da wohl friedlich seines Weges ziehen? Aber Jahwe wird dir diesen Tag mit Güte vergelten, an dem du mir zu gut gehandelt hast. Nun, ich weiß ja, dass du König werden wirst und dass in deiner Hand das Königtum über Israel Bestand haben wird, so schwöre mir denn bei Jahwe, dass du meine Nachkommenschaft nicht ausrotten und meinen Namen aus meinem Geschlechte nicht austilgen willst. David schwor es Saul, dann zog Saul heim, David aber stieg mit seinen Leuten auf die Berghöhe.